Wenn der Herr dein Gott dich in das Land gebracht hat, in das du jetzt einziehst, um es in Besitz zu nehmen, und viele Völkerschaften, die Hethiter, Girgasiter, Amoriter, Kanaaneer, Perisiter, Heviter und Jebusiter, sieben Völkerschaften, die an Zahl und Stärke dir überlegen sind, vor dir her vertrieben hat, und wenn der Herr dein Gott sie in deine Gewalt gegeben hat und du sie besiegt hast, so sollst du den Bann an ihnen vollstrecken. Du darfst kein Abkommen mit ihnen treffen und keine Schonung gegen sie üben. Du darfst dich auch nicht mit ihnen verschwägern, weder deine Töchter an ihre Söhne verheiraten, noch ihre Töchter für deine Söhne zu Frauen nehmen. Denn sie würden deine Söhne von mir abwendig machen, so dass sie anderen Göttern dienten, und der Zorn des Herrn würde gegen euch entbrennen und euch schnell vertilgen. Vielmehr sollt ihr so mit ihnen verfahren. Ihre Altäre sollt ihr niederreißen, ihre Mahlsteine zertrümmern, ihre Götzenbäume umhauen und ihre geschnitzten Götterbilder mit Feuer verbrennen. Denn du bist ein dem Herrn, deinem Gott, geheiligtes Volk. Dich hat der Herr, dein Gott, aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind, zu seinem Eigentumsvolke erwählt. Nicht deshalb, weil ihr zahlreicher wäret als alle anderen Völker, hat der Herr sich euch zugewandt und euch erwählt. Ihr seid ja das kleinste von allen Völkern, sondern weil der Herr Liebe zu euch hat und den Eid halten wollte, den er euren Vätern geschworen hatte, deshalb hat der Herr euch mit starker Hand weggeführt und euch aus dem Hause der Knechtschaft, aus der Gewalt des Pharao, des Königs von Ägypten, erlöst. So erkenne denn, dass der Herr dein Gott der wahre Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Gnade bis ins tausendste Glied denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Aber denen, die ihn hassen, mit Vertilgung ihrer eigenen Person vergilt und seinen Widersachern keinen Aufschub gewährt, sondern ihnen an ihrer eigenen Person vergilt. So halte denn das Gesetz, sowohl die Satzungen als auch die Verordnungen, deren Beobachtung ich dir heute gebiete. Wenn du nun diesen Verordnungen gehorchst und sie gewissenhaft beobachtest, so wird der Herr dein Gott dir dafür den Bund und die Gnade bewahren, die er deinen Vätern zugeschworen hat, und wird dich lieben und segnen und zahlreich werden lassen, dir auch Kindersegen bescheren und deine Feldfrüchte, dein Getreide, deinen Most und dein Öl, die Jungen deiner Rinder und den Nachwuchs deines Kleinviehs in dem Lande segnen, dass du, wie er deinen Vätern zugeschworen hat, besitzen sollst. Gesegnet wirst du vor allen Völkern sein. Kein Mann und kein Weib unter dir soll unfruchtbar sein und ebenso auch kein Stück von deinem Vieh. Der Herr wird auch alle Krankheiten von dir fernhalten und keine von den bösen Seuchen Ägyptens, die du kennst, an dich kommen lassen, sondern alle deine Feinde damit heimsuchen. Du sollst aber alle Völker vernichten, die der Herr dein Gott in deine Gewalt gibt. Dein Auge soll sie nicht mitleidig ansehen, und du sollst ihren Göttern nicht dienen, denn das würde ein Fallstrick für dich sein. Wenn du aber bei dir denken solltest, diese Völkerschaften sind mir zu stark, wie sollte ich sie ausrotten können? Fürchte dich nicht vor ihnen. Denke vielmehr an das zurück, was der Herr, dein Gott, am Pharao und an allen Ägyptern getan hat, an die großen Machterweisungen, die du mit eigenen Augen gesehen hast, an die Zeichen und Wunder, an die starke Hand und den hoch erhobenen Arm, mit dem der Herr, dein Gott, dich herausgeführt hat. Ebenso wird der Herr, dein Gott, mit allen Völkern verfahren, vor denen du dich jetzt fürchtest. Auch die Hornissen wird der Herr, dein Gott, gegen sie loslassen, bis die Übriggebliebenen und die sich vor dir Verbergenden umgekommen sind. Habe also keine Angst vor ihnen, denn der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein großer und furchtbarer Gott. Doch der Herr, dein Gott, wird diese Völker nur nach und nach vor dir vertreiben. Du darfst sie nicht schnell vernichten, damit nicht die wilden Tiere zu deinem Schaden Überhand nehmen. Jedoch wird der Herr, dein Gott, sie dir preisgeben und sie in große Bestürzung versetzen, bis sie ausgerottet sind. Und er wird ihre Könige in deine Gewalt geben, und du wirst ihre Namen unter dem Himmel austilgen. Niemand soll vor dir standhalten, bis du sie ausgerottet hast. Ihre geschnitzten Götzenbilder sollt ihr mit Feuer verbrennen. Du sollst nicht nach dem Silber und Gold, das sich an ihnen befindet, Verlangen tragen und es nicht für dich hinnehmen, damit du dadurch nicht ins Verderben gerätst. Denn es ist ein Greuel für den Herrn, deinen Gott. Und du sollst einen solchen Greuel nicht in dein Haus bringen, um nicht gleich ihm dem Banne zu verfallen. Du sollst es vielmehr mit Ekel verabscheuen und es durchaus für etwas Greuelhaftes halten, denn es ist dem Banne geweiht. Das ganze Gesetz, das ich dir heute gebiete, sollt ihr gewissenhaft beobachten, damit ihr am Leben bleibet und zahlreich werdet und hineinkommet, um das Land in Besitz zu nehmen, das der Herr euren Vätern zugeschworen hat. Und du sollst des ganzen Weges gedenken, den der Herr, dein Gott, dich nun 40 Jahre lang in der Wüste hat wandern lassen, um dich demütig zu machen, um dich zu erproben, damit kund werde, wie es um dein Herz stehe, ob du nämlich seine Gebote halten werdest oder nicht. So demütigte er dich denn und ließ dich Hunger leiden. Dann aber speiste er dich wieder mit dem Manna, das weder du noch deine Väter gekannt hatten, um dich zu der Erkenntnis zu führen, dass der Mensch nicht vom Brote allein lebt, sondern dass der Mensch von allem lebt, was durch den Mund des Herrn ergeht. Die Kleider, die du anhattest, haben sich nicht abgenutzt, und die Füße sind dir während dieser 40 Jahre nicht geschwollen. So erkenne denn in deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, dein Erzieher ist, wie ein Vater seinen Sohn erzieht, und befolge die Gebote des Herrn, deines Gottes, indem du auf seinen Wegen wandelst und ihn fürchtest. Denn der Herr, dein Gott, bringt dich in ein schönes Land, in ein Land mit Wasserbächen, Quellen und Seen, die in der Niederung und im Gebirge entspringen, ein Land mit Weizen und Gerste, mit Weinstöcken, Feigenbäumen und Granaten, ein Land mit Ölbäumen und Honig, ein Land, in dem du dein Brot nicht kärglich zu essen brauchst, sondern an nichts Mangel haben wirst, ein Land, das in seinem Gestein Eisen birgt und aus dessen Bergen du Kupfer heraushauen wirst. Wenn du dann gegessen hast und satt geworden bist, so preise den Herrn, deinen Gott, für das schöne Land, das er dir gegeben hat. Hüte dich ja, den Herrn, deinen Gott, zu vergessen, so dass du seine Verordnungen, sowohl seine Gebote als auch Satzungen, deren Befolgung ich dir heute zur Pflicht mache, nicht beobachtest. Lass nicht, während du dich satt issest und dir schöne Häuser zum Bewohnen baust und deine Kinder und dein Kleinvieh sich mehren und Silber und Gold sich dir mehren und dein gesamter Besitz zunimmt, dein Herz sich überheben und vergiss nicht den Herrn, deinen Gott, der dich aus Ägypten, aus dem Hause der Knechtschaft herausgeführt, der dich durch die große und furchtbare Wüste mit ihren giftigen Schlangen und Skorpionen geleitet hat, durch wasserlose, dürre Gegenden und der dir Wasser aus dem kieselharten Felsen hat sprudeln lassen, der dich mit Manna, das deine Väter nicht gekannt hatten, in der Wüste gespeist hat, um dich demütig zu machen und auf die Probe zu stellen, damit er dir zuletzt Gutes erweisen könnte. Denke dann nicht etwa bei dir selbst: Meine Kraft und meine starken Arme haben mir diesen Wohlstand verschafft. Denke vielmehr daran, dass der Herr, dein Gott, es ist, der dir die Kraft verliehen hat, solchen Wohlstand zu erwerben, weil er seinen Bund aufrecht halten will, den er deinen Vätern zugeschworen hat, wie es an diesem Tage offenbar ist. Wenn du aber trotzdem den Herrn, deinen Gott, vergissest und anderen Göttern nachgehst und ihnen dienst und sie anbetest, so bezeuge ich euch heute feierlich, dass ihr unfehlbar zugrunde gehen werdet. Wie die Völkerschaften, die der Herr vor euch vernichtet, so werdet auch ihr dann zugrunde gehen zur Strafe dafür, dass ihr nicht auf die Stimme des Herrn eures Gottes gehört habt. Höre, Israel, Du bist jetzt im Begriff, über den Jordan zu ziehen, um Völker zu unterwerfen, die größer und stärker sind als du. Große und bis an den Himmel befestigte Städte. Ein großes und hochgewachsenes Volk, die Enakiter, die du selbst schon kennst und von denen du selbst hast sagen hören. Wer könnte es mit den Enakitern aufnehmen? So sollst du denn jetzt erkennen, dass der Herr, dein Gott selbst es ist, der an deiner Spitze als ein verzehrendes Feuer hinüberzieht. Er wird sie vernichten und er wird sie vor dir herniederwerfen, so dass du sie schnell aus ihrem Besitz vertreiben und vernichten kannst, wie der Herr es dir verheißen hat. Denke nun nicht bei dir selbst, wenn der Herr, dein Gott, sie vor dir her vertreibt. Um meines Verdienstes willen hat der Herr mich hierher geführt, um dieses Land in Besitz zu nehmen, während der Herr diese Völker doch wegen ihrer Verworfenheit vor dir ausrottet. Nicht um deines Verdienstes willen und wegen deines aufrichtigen Herzens gelangst du zum Besitz ihres Landes, sondern der Herr, dein Gott, rottet diese Völker vor dir aus, wegen ihrer Verworfenheit und um die Verheißung zu erfüllen, die der Herr deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen hat. So bedenke also wohl, dass der Herr, dein Gott, dir dieses schöne Land nicht um deines Verdienstes willen zum Besitz gibt, denn du bist ein heizstarriges Volk. Denke daran und vergiss es nicht, dass du den Herrn, deinen Gott, in der Wüste erzürnt hast. Von dem Tage an, wo ihr aus Ägypten ausgezogen seid, bis zu eurer Ankunft an diesem Orte, habt ihr euch widerspenstig gegen den Herrn gezeigt. Besonders am Horeb habt ihr ihn erzürnt, und der Herr wurde gegen euch so aufgebracht, dass er euch vertilgen wollte. Als ich auf den Berg gestiegen war, um die Steintafeln, die Tafeln des Bundes, den der Herr mit euch geschlossen hatte, in Empfang zu nehmen, da blieb ich 40 Tage und 40 Nächte auf dem Berge, ohne Brot zu essen und Wasser zu trinken. Da übergab der Herr mir die beiden Steintafeln, die mit dem Finger Gottes beschrieben waren und auf denen alle die Worte standen, die der Herr am Tage der Versammlung auf dem Berge aus dem Feuer heraus mit euch geredet hatte. Als nun der Herr mir damals nach Verlauf von 40 Tagen und 40 Nächten die beiden Steintafeln, die Tafeln des Bundes, übergab, sagte er zu mir: Auf, steige schnell von hier hinab, denn dein Volk, das du aus Ägypten herausgeführt hast, handelt sündhaft. Sie sind schnell von dem Wege abgewichen, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Bild gemacht. Dann sagte der Herr weiter zu mir: Ich habe dieses Volk beobachtet und erkenne wohl, es ist ein heizstarriges Volk. Lass mich sie nun vertilgen und ihren Namen unter dem Himmel auslöschen. Dich will ich dafür zu einem Volke machen, das stärker und zahlreicher ist als sie. Hierauf kehrte ich um und stieg von dem Berge hinunter, während der Berg im Feuer brannte und die beiden Bundestafeln in meinen beiden Händen waren. Da sah ich denn wirklich, dass ihr gegen den Herrn, euren Gott, gesündigt und euch ein gegossenes Stierbild gemacht hattet. Ihr waret schnell von dem Wege abgewichen, den der Herr euch geboten hatte. Da fasste ich die beiden Tafeln, schleuderte sie weg aus meinen beiden Händen und zertrümmerte sie vor euren Augen. Darauf aber warf ich mich vor dem Herrn nieder, wie das erste Mal, 40 Tage und 40 Nächte, ohne Brot zu essen und Wasser zu trinken, wegen all der Sünden, die ihr begangen hattet, indem ihr etwas tatet, was dem Herrn missfiel und ihn erzürnen musste. Denn mir war bange vor dem Zorn und Grimm, den der Herr gegen euch hegte, so dass er euch vertilgen wollte. Und der Herr erhörte mich auch diesmal. Auch gegen Aaron war der Herr heftig erzürnt, so dass er ihn vertilgen wollte. Darum legte ich damals auch für Aaron Fürbitte ein. Hierauf nahm ich das Machwerk eurer Sünde, das Stierbild, das ihr angefertigt hattet, verbrannte es, zerschlug es in Stücke und zermalmte es, bis es zu feinem Staub geworden war. und diesen Staub warf ich in den Bach, der vom Berge herabfloss. Auch bei Tabera und Massa und bei den Lustgräbern habt ihr den Herrn erzürnt, und als der Herr euch aus Kadesbarnea aufbrechen hieß mit dem Befehle, zieht hinauf und besetzt das Land, das ich euch gegeben habe. Da habt ihr euch dem Befehle des Herrn eures Gottes widersetzt und kein Vertrauen zu ihm gehabt und seiner Weisung nicht gehorcht. Widerspenstig seid ihr gegen den Herrn gewesen, seit ich euch kenne. Als ich nun die 40 Tage und die 40 Nächte vor dem Herrn am Boden hingestreckt gelegen hatte, denn der Herr hatte gedroht, dass er euch vertilgen wolle, da betete ich zum Herrn folgendermaßen: O Herr, mein Gott, vernichte nicht dein Volk und dein Eigentum, das du durch deine große Macht befreit, das du mit starker Hand aus Ägypten herausgeführt hast. Gedenke an deine Knechte Abraham, Isaak und Jakob. Kehre dich nicht an die Heidstarrigkeit dieses Volkes und an seine Bosheit und Sünde, damit man in dem Lande, aus dem du uns weggeführt hast, nicht sagen könne: Weil der Herr nicht imstande war, sie in das Land zu bringen, das er ihnen zugesagt hatte, und weil er sie hasste, hat er sie herausgeführt, um sie in der Wüste sterben zu lassen. Sie sind ja doch dein Volk und dein Eigentum, das du mit deiner großen Kraft und deinem hocherhobenen Arme herausgeführt hast.